Erster Gott mag keine falschen Wagen. Er mag ehrliches Wiegen sehr. Zweiter, wer stolz ist, bekommt Schande. Bescheidene Menschen sind weise. Dritter, gute Menschen werden von ihrer Ehrlichkeit geführt. Schlechte Menschen werden durch ihre Bosheit zerstört. Viertes, Geld hilft nicht am Tag der Strafe. Gutes Handeln rettet vor dem Tod. Fünfter, gute Menschen haben einen leichten Weg. Schlechte Menschen fallen durch ihr Böses. Sechster, gute Menschen werden durch ihr Gutes gerettet. Schlechte Menschen werden durch ihre Gier gefangen. Siebter, wenn ein schlechter Mensch stirbt, ist seine Hoffnung weg. Seine bösen Pläne sind dann vorbei. Achter, gute Menschen werden aus Schwierigkeiten gerettet. Schlechte Menschen kommen in diese Schwierigkeiten. Neunter, ein böser Mensch schadet seinem Nächsten mit Worten. Gute Menschen werden durch Wissen gerettet. Zehnter, wenn gute Menschen glücklich sind, freut sich die Stadt. Wenn schlechte Menschen sterben, gibt es Jubel. Elfter, gute Menschen bringen Segen für die Stadt. Schlechte Menschen zerstören die Stadt mit Worten. Zwölfter, ein dummer Mensch verachtet seinen Nächsten. Ein kluger Mann bleibt still. Dreizehnter, wer schlecht über andere spricht, verrät Geheimnisse. Wer vertrauenswürdig ist, behält Geheimnisse für sich. Vierzehnter, ohne gute Führung geht ein Volk unter. Viele gute Ratgeber machen ein Volk stark. Fünfzehnter, wer für einen anderen bürgt, bekommt große Probleme. Wer nicht bürgt, ist sicher. Sechzehnter, eine nette Frau bekommt Ehre. Böse Menschen bekommen Reichtum. Siebzehnter, ein freundlicher Mann tut sich selbst Gutes. Ein grausamer Mann schadet sich selbst. Rasse 18. Ein schlechter Mensch bekommt falschen Gewinn. Wer Gutes tut, bekommt echten Lohn. Neunzehnter, wer Gutes will, findet das Leben. Wer Böses will, findet den Tod. Zwanzigster, Gott mag keine Menschen mit bösem Herzen. Er mag Menschen, die ehrlich leben. 21. Der Böse wird seine Strafe bekommen. Die Familie der Guten wird gerettet. 22. Ein Goldring im Rüssel eines Schweins ist hässlich. So ist eine schöne Frau ohne Anstand. 23. Gute Menschen wünschen sich Gutes, das bringt Glück. Schlechte Menschen hoffen Böses, das bringt Strafe. 24. Manche geben viel und bekommen mehr. Andere sparen viel und werden arm. 25. Wer anderen hilft, bekommt selbst Hilfe. Wer viel gibt, bekommt auch viel. 26. Wer Getreide hortet, wird verflucht. Wer Getreide verkauft, bekommt Segen. 27. Wer Gutes sucht, findet Gutes. Wer Böses sucht, bekommt Böses. 28. Wer auf sein Geld vertraut, wird fallen. Gute Menschen leben wie grüne Blätter. 29. Wer sein Haus zerstört, bekommt nichts. Ein Narr wird Diener eines weisen Menschen. 30. Gute Menschen bringen Leben wie ein Baum. Weise Menschen gewinnen die Herzen. 31. Gute Menschen bekommen ihren Lohn auf der Erde. Schlechte Menschen und Sünder bekommen noch mehr Strafe.